Es ist Zeit für Intro. Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Die Person ist interessant und so sind es auch die Hinweise. Mitraten natürlich erwünscht. Und nun viel Spaß mit Jürgen, Dominik und Philipp bei A, der Kurzform von Ach. Und nun geht's endlich los. Und Dominik darf mal wieder. Also bin ich mal gespannt, mal was er jetzt wieder für Regeln auspackt. Ich muss mal eines klarstellen, alle die Regeln, die es jetzt gibt als Sonderregeln für den Philipp, beziehen sich einzig und allein auf die Auflösung, Philipp. Weil gerade gab es ja eine Unklarheit, als du der Meinung warst, dass du quasi nur noch 5 Buchstaben im Stück sagen darfst, also auch bei Nachfragen und dergleichen, und dem ist nicht so. Also auch sämtliche Regeln, die jetzt folgen werden, beziehen sich einzig und allein auf die Lösung. Okay, dann würfel ich wieder. Eine 4. Ist was nachgerückt oder soll ich neu würfeln? Nein, muss neu würfeln. Gut. Eine 2. Ja, das ist relativ unspektakulär. Also mach bitte nochmal. Eine 5. Applaus für den, der sich dieses Konzept relativ ausgedacht hat. Nein, du kleiner Nasenbär. Tatsächlich. Ach komm. 5 ist tatsächlich sehr, sehr spektakulär. Denn 5 ist 5. Hier kommt Rolf. Du musst es die anderen erraten lassen, und zwar mit eigenen Hinweisen. What the fuck? Okay. Von die anderen. Was ist das schon wieder jetzt hier? Also dich, Jürgen Kraus, in dem konkreten Fall. Ja, du weißt bitte, wie so im kompletten Kleinkind. Geil. Explain it like I'm 5. Eins meiner liebsten Subreddits. Tatsächlich, wir haben ja auf Arbeit immer das Subreddit der Woche. Da gab es heute Instant Regret. Das ist absolut fantastisch. Da gab es unter anderem, ist ein Interview geführt worden. Ich glaube, irgendeiner US-Sender hat jemanden interviewt und hat während des laufenden Interviews denjenigen quasi aufmerksam gemacht, dass er doch bitte seinen Mundschutz aufsetzen soll. Und dann hat er den Mundschutz aufgesetzt, auf dem in großen Lettern Fuck Trump drauf stand. Und dann diese Panik von der Reporterin war echt herrlich. Ich habe einen neuen Geheimtipp, den du da gerne beim nächsten Mal vorschlagen darfst. Das Subreddit Fuck You in Particular. Sehr schön. Fuck you in particular. Ach, ist es so ein, oh nein, überall ist der Schnee viel zu hoch, alle sind mega genervt und der eine Typ, wie auch immer, das Foto gemacht hat, vor dessen Haus ist aber der Schneeberg noch 5-mal so hoch. So ungefähr, ja. Oh, das ist so, das letzte Bild, das ich gesehen habe, war so eine große Schautafel für irgendwie Leute, die in verschiedenen Kriegen gefallen sind. Das war wohl irgendwo in Amerika, irgendeine Gedenktafel. Und da waren so unterschiedliche Kriege mit ganz vielen Namen. Und es gab so einen Krieg, da stand ein Name drauf. Oh je. So, also das ist so Fuck You in Particular. Sehr schönes Subreddit. Dominik, darfst du gerne verwenden. Ich empfehle immer gerne danke. Bears Doing Human Things. Es ist einfach genau das, was es ist. Und nein, das sind nicht stark körperbehaarte Typen, sondern wirklich einfach Bären, die lustige Dinge tun. Also dieser Bär, der die Pylonen an der Straße aufstellt, der auf Twitter empfohlen, der ist wirklich fantastisch. Das Einzige, was halt manchmal echt fieselig ist, wenn man dann in die Kommentare guckt und liest drunter so ein, das ist ein Bär, guck mal genau hin, dem haben sie die Zähne gezogen und so. Und dann denkst du mir so, nein, warum? Der Chris Seehafer hat euch auch schon 10 Hinweise zu einer Person geschickt, mir damals im September. Eure Lordschaft, ich möchte euch und euren Vasallen, in Klammern oder mit Podcast, an dieser Stelle jedem 10 Hinweise zu einer Person, die nicht mehr unter uns weilt. Vergleichen. Ja, genau. Hier, hatten wir Battle auch Royale. Jede der Personen stammt mehr oder minder aus meiner Heimat und ich würde mich sehr freuen, wenn ich irgendwann 3 Bonusfolgen und eine lange Folge Mitteldeutschland bei euch hören kann. Macht bitte noch lange weiter so. Alles Liebe, Chris. Also ich weiß nicht, Chris, jetzt ist gerade fast schon Mai 2021, du hast es am 2. September 20 geschickt, ist doch jetzt schon erfüllt, oder? Können wir eigentlich aufhören. Ich habe jetzt tatsächlich überlegt, ob er aus Mitteldeutschland kommt und Seehafen, heißt ja Seehafen, ob das einen Zusammenhang hat. Ich habe, also tatsächlich ist jetzt hier der Druck unglaublich, unglaublich hoch, weil er mitteldeutsche Seehafen explizite eine Aussprache für ein Wort mitgeschrieben und ich bin tatsächlich nicht der Beste, was solche Lautlesungen quasi, mir fehlt sogar das Wort, wie es heißt, heißt und ich werde es wahrscheinlich selbst mit dem richtigen Schreiben falsch aussprechen. Ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen, mein Lieber. Erstens, nach mir wurden diverse Bildungseinrichtungen benannt, ein Mondkrater und eine Stiftung. Des Weiteren sind mir Denkmäler gewidmet, diverse Briefmarken und es gibt ein Museum über mich. Zu meinem 410. Geburtstagen hatte ich sogar ein eigenes Google-Doodle. 410. Geburtstag muss es heißen. Aber von vorn. Das ist der erste Hinweis. Ich liebe diese Google-Doodle und schaue mir die ja echt immer mit großem Genuss an. Und für alle, die es noch nicht gemacht haben, unbedingt mal nachgucken. Es gibt nämlich ganz viele Google-Doodle, die sehen wir nicht, weil die sind landesspezifisch, werden die ausgerollt oder auch regionsspezifisch. Hm. Und was ich die Tage ganz lustig fand, war, der war ein lustiger, fröhlicher, grüner Igel, der so grünes Sonic. Laub und sowas, so ganz sonnig in der Gegend rumstolziert ist zum Frühlingsbeginn. Und gleichzeitig war dieses Doodle aber auch ausgerollt auf der Südhalbkugel, allerdings mit einem ganz laubigen Igel, der dann sozusagen seinen Kram für den bald bevorstehenden Winterschlaf schon mal zurecht macht, weil da ist dann halt Herbstanfang. Okay. Das heißt, du hast quasi das entsprechende Doodle gedudelt. Was? Bitte was? Bitte fahren Sie fort. Zweitens, ich war das einzige Kind von Hans und Anna. Mein Vater war Ratskämmerer und Schultheiß und meine Mutter entstammte einer wohlhabenden Patrizierfamilie. Also doch ein Seehafen. Wenn wir jetzt einmal nicht auf ein DOS-Computerspiel referenzieren könnten, wäre ich stolz auf uns alle. Eieiei. War das jetzt schon Referenz genug oder sollten wir noch weiter referenzieren? Ich habe immer PC von Novgorod nach Lübeck gefahren. Ich hatte viel Zeit in meinem Leben, unter anderem, um Sachen so richtig unter Druck zu machen. Ach, jetzt kommt Philipp mit seinen Hinweisen. Gutenberg. Nein. Mein Opa mütterlicherseits sorgte dafür, dass ich ein Studienstipendium erhielt. Der Philipp führt mich in die Irre. Dieses war auf 6 Jahre ausgelegt. Ich musste mir also keine Sorgen machen und studierte in Leipzig, Helmstadt, Jena und Leiden. Leiden? Nach einem Grundstudium absolvierte ich die Studiengänge Jura und Festungsbau, was ich total geil finde. Ich habe noch nie davon gehört, dass man Festungsbau studieren kann. Das macht echt viel Sinn so. Aber ja, ist heute mega. Wieder groß im Kommen, glaube ich. Schreibe ich mich ein, finde ich gut. Festungsbau. Wenn du mich nach meiner Leistung fragen würdest, dann würde ich völlig zu Recht sagen, mit nichts. Hä? Also das ist auf jeden Fall schon mal eine bessere Regel als die vorherige. Ja, das ist jetzt wieder eine, wo ich mich unglaublich clever fühlen jetzt kann darf. Kann Jürgen sich doppelt dumm vorkommen, ja, weil er wieder die Hinweise vom und ersten schau, weiß. Und schau, freut er sich der zwei. Dominik, wenn es nicht er ist. Ach der, komm, der das stimmt überhaupt nicht. Du bist super schlau. Du weißt ganz viel. Im Jahr. Boah, wie er sich das klang jetzt wirklich despektierlich, tut mir leid. Das klingt böse. Eingebildete Schmidt, nur weil er sich Regeln ausdenkt, die jedes zweite Mal funktionieren. Du hast recht, ich tut mir leid. Ich habe zu viel Spezi getrunken. Im Jahr 16, dann kommt das Tier in mir raus. Im Jahr 1626 heiratete ich, nicht zum letzten Mal, und wurde Ratsherr in meiner Geburtsstadt. Ich bekleidete hier die Funktion des Bauherrn und im Verteidigungsfall die Funktion eines Schutzherrn. Ich bekleidete hier? Oder ich bekleidete hier? Ja, er hat das quasi getan, diese Position auszufüllen. Er hat das getan. Oh Gott, eigentlich das Schönste dran ist, dem Philipp zuzugucken, wie er gerade in seinem Kopf nach einer entsprechenden Formulierung für den Hinweis kramt. In der Nähe von Quedlinburg wurden Knochen gefunden, aus denen ich ein Tier rekonstruierte. Natürlich ein Einhorn. Ich bin mir echt nicht sicher, ob du... Ach nein, das ist sehr all in, dass das die Person ist. Wenn nicht, dann erzähle ich über jemand völlig hast anderen. Du jetzt, aber du hast jetzt doch schon recherchiert, oder? Nein. Also, aber woher weißt du denn das denn? Ich hat derjenige doch die Person an uns alle drei geschickt? Weil ich nämlich genau eben jene Google Doodle mal durchgeguckt habe. Ach, Leute, könnt ihr das ohne mich zu Ende bringen? Ich habe eh jetzt gerade so eine entspannte Haltung. Ich mache einfach mal kurz die Augen zu. Der Jürgen liegt halt beim Boden während der Aufnahme. Gut, dass er ein Headset hat. An. Also das war jetzt nahezu wortgleich der Hinweis Nummer 6. Insofern ist schon etwas verdächtig, dass du sagst, du hast es doch nicht. Nein, tatsächlich, das, was du gerade gesagt hast, ist der Hinweis 6. Okay. Also das ist, finde ich, jetzt gerade etwas dubios. Ich glaube, du steckst unter einer Decke. Das kann sein. 1946 wurde ich nach ersten diplomatischen... Deswegen löst der Philipp die immer, er schickt uns diese anderen... Jetzt habe ich lege laute E-Mail-Konten an und behaupte, dass Leute unseren Podcast hören. Ja. Soll ich euch jetzt was sagen? Jetzt habe ich es durchschaut. Soll ich euch was sagen? Ich muss gestehen, wir haben den Podcast überhaupt nicht online. Das hört niemand außer uns selber. Ich habe einfach Bots geschrieben, die ganzen Folgen runterladen. Ja, jetzt ergibt boah, alles einen das Sinn. Echt, das fände ich tatsächlich ein bisschen traurig, wenn ich boah, ehrlich das, bin. Also da ey, das würde mich selber so deprimieren. So. Also ich führe mal fort hier. Ich habe übrigens tatsächlich das, was der liebe Chris, wenn es den Chris überhaupt gibt, mir gesagt hat, dass ich richtig aussprechen soll, ja, kommt tatsächlich du, der nur hat mir in auch den Shownotes vor. Der hatte mir doch auch geschrieben. Ich, das von Wort ihm kommt kam der Auto von Textmark. So. Also 1946. Den hatten wir schon? Nach ersten, nein, haben wir nicht, also weil ihr mich 46. unterbrochen habt. Ach so. Nach ersten diplomatischen Erfolgen zu einem von 4 Bürgermeistern meiner Heimatstadt gewählt. Doch nicht nur die Diplomatie spielte eine Rolle in meinem Leben, auch war ich von der Astronomie und der Physik angetan. So, dann der 6. Hinweis. Einmal 1678 setzte ich auch Knochen zusammen, die 1663 bei Quedlinburg gefunden wurden und rekonstruierte damit ein Einhorn. Ich bewies somit also deren Existenz. Quedlinburg, nicht Quedlin. Ich sage einfach nichts. Ich sehe mir die Show an. Ich finde das gerade viel unterhaltsamer, als mitzuraten. Am 4. Also. Nee, Philipp ist hier. Ich warte auf Philipp. Oh Gott, nicht auf dich. Was war hin noch? Von okay, dem? Ich habe das mit dieser Regel habe ich das nicht durchdacht, dass es dann quasi noch viel klugscheißerischer ist, wenn er dann so von oben herab sogar noch aus dem Gedächtnis so irgendwann die Hinweise mal hat er gesagt, 1:1 vorliest. Irgendwann hat er gesagt, ich habe keinen Bock, Bürgermeister zu sein, weil ich gesundheitlich nicht kann. Ich lese jetzt einfach mal alles vor und ich muss einmal mehr sagen, ich habe von diesem Menschen noch nie gehört. Sicherlich toller Mann und er hat immer die Existenz von Einhörnern bewiesen. Ja. Am 4. Januar 1666 adelte mich Kaiser Leopold I. Ab sofort hatte ich nicht nur ein von im Namen, sondern mein Nachname wurde auch durch ein zusätzliches U bereichert. Der Kaiser von... Wie überreichen Kaiser ihn war ein der U? Der Kaiser war der Meinung, dass Ausländer meinen Namen so besser aussprechen könnten. Hey, du meine Heimatstadt, willst du meine Heimatstadt bekommen? Meine Heimatstadt gewährte mir ehrenhalber die Steuerfreiheit, als mir doch im Jahr 1681 die Steuerfreiheit aberkannt wurde und es die ersten Fälle der Pest gab, zog ich zu meinem Sohn nach Hamburg. Also tatsächlich würde ich vermuten, dass die Pest tatsächlich schwerer gewogen hat in dieser Entscheidung, aber gut, wer bin ich schon? Immerhin bei Armageddon, legendärerweise, wollen sie als einzige Belohnung für, dass sie die Welt retten, dass sie von der Steuer befreit werden. Stimmt, das ist der, der liberalste Film aller Zeiten. So. Also hier, nicht liberal, republikanischste. Bekannt machte mich vor allem ein Experiment. 1657 fügte ich zwischen zwei kupfernen Halbkugeln eine Dichtung ein, entzog die Luft aus dem Inneren und spannte an jede Halbkugel 8 Pferde. Die Pferde schafften es nicht, die Halbkugel auseinanderzuziehen. Siehste, das Experiment kenne ich. Ich hätte nur nicht gewusst, wer das gemacht hat. Mhm. So. Zehntens, ich bin der Begründer der Vakuumtechnik, Wegbereiter der Meteorologie, Erfinder der Kolbenvakuumluftpumpe, auch ein tolles deutsches Wort, und der Luftwaage. Mein Name ist? Otto von Guericke. Oder Guericke? Ich habe es wieder vergessen. Tatsächlich. Dieses U ist auch tatsächlich schwierig. Weil sonst hätte man einfach gesagt Guericke, aber so ist Guericke vielleicht gut, zu der Zeit war vielleicht Französisch noch hip, Dass man dann nennen gesagt, wir ihn ja, einfach Gürke. Meine beiden Zusatznotizen, die ich hier habe, ist Schulen und die Universität in, und jetzt Achtung, Magdeburg. Das Wort Magdeburg bitte richtig aussprechen, das heißt nicht Magdeburg. Scheinbar muss man, also ich vermute, dass es A sehr kurz ist. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. So. Und zweitens, er setzte als einer der ersten ein Barometer zur Wettervorsage ein und installierte ein 10 Meter hohes Barometer am Magdeburger Rathaus. Es konnte mit nicht vergleichbarer Präzision Unwetter vorhersagen. Ja. Ich kann auch ein Unwetter vorhersagen, weil hier, wir haben nämlich ganz schöne Spannung in der Luft. Unwetter ohne Gleichen. Ja. Also, Chris, vielen Dank für diese Folge, die uns letztendlich jetzt definitiv auseinanderreißen wird. Der Jürgen liegt gerade auf seinem Stuhl, wie so in einem Sarg liegt er drin. Du, bei mir nee, optisch. Ich habe mich nur zurückgelehnt und ich genieße die Show. Ich bin einfach raus. Es braucht mich an der Stelle nicht, glaube ich. Mehr braucht es nicht. Vielen Dank und ein letztes Mal. Gute Nacht, Josh. Gute Nacht, Josh.